Kapitel 8 – Eine lange Nacht. David schwimmt weiter und weiter auf den See hinaus. Er wird immer kleiner. Doch die Wellen sind sehr, sehr hoch. Das ist wirklich sehr gefährlich. David ist ein guter Schwimmer, aber er kann das Boot nicht erreichen. Er muss zurück. Die anderen warten am Strand auf ihn. »Oh, David, ich hatte solche Angst um dich. Das war gefährlich.« David kommt aus dem Wasser. Er ist erschöpft. Die Geschwister laufen zu ihm. »Tut mir leid. Das war zu schwer. Das Boot ist zu weit.« Lilly und Mila fangen an zu weinen. Was sollen sie jetzt machen? Es wird schon dunkel. Bald ist es Nacht. Sophia holt ihr Handy und ruft im Ferienhaus an. Frau Kern ist am Telefon. »Katja, hier ist Sophia. Wir sind auf der kleinen Insel. Aber unser Boot ist nicht mehr da. Es schwimmt auf dem See.« Frau Kern bekommt einen großen Schreck. Sie will den Kindern sofort helfen. Aber so schnell kann keine Hilfe kommen. Die Eltern haben ja kein Boot mehr. Das einzige Boot schwimmt auf dem Wasser. »Bitte, habt keine Angst. Wir holen ein anderes Boot und kommen dann schnell zu euch.« So müssen alle auf der Insel warten. Aber das ist kein Problem für sie. Die Kinder suchen Holz. Und dann machen sie ein schönes Feuer. Das ist richtig romantisch. Sophia singt ein Lied. Auch die Kinder singen mit. Und dann macht auch David mit. Es ist ganz lustig hier auf der Insel. Er ist nicht allein. Mit seinen Geschwistern und mit Sophia ist es nett. Und dann hören sie etwas. »Das ist ein Motorboot. Sie kommen, sie holen uns!« David meint, »Schade, das war ein tolles Abenteuer.« »Wir können es ja morgen wiederholen«, sagt Sophia. David lacht. »Aber nur mit mir, sonst macht es ja keinen Spaß.«